Das waren zwei Ausschnitte aus Brighter Later. Zuerst Northern Sky mit John Cale an den Keyboards. Danach das jatzige Poor Boy. Unter anderem mit Ray Worley, Saxophon und Chris McGregor, Piano. Ich sagte schon, auch Album Nummer 2 war kein großer kommerzieller Erfolg. Vielleicht 5000 verkaufte Platten. Und das bei einer renommierten Plattenfirma wie Island. Nick Drake fasste das alles als persönlichen Misserfolg auf, tat aber auch nichts oder konnte nichts tun, um etwas bekannter zu werden, trat nicht live auf, war einsilbig in Interviews und zog sich auch mehr und mehr von den wenigen Freunden und seiner Familie zurück. Seine Eltern brachten ihn 1971 mal zu einer psychiatrischen Behandlung in London. Dort wurden Beruhigungspillen verschrieben, um die Stimmung irgendwie ein bisschen aufzuhellen, aber das half natürlich im Grunde auch überhaupt nicht weiter. Er schon einen Spanienaufenthalt in der Villa von Island-Labelchef Chris Blackwell, auch 71, da ist wohl der Entschluss gefallen, neue Songs aufzunehmen und diesmal ohne große Produktion, eben haben wir sogar Background-Sängerin gehört, ohne Gastmusiker, nur Nick Drake mit seiner Gitarre. Dazu gleich vorher noch ein Ausschnitt aus dem Debütalbum Saturday Sun, hier spielt er mal Klavier.